alırdı. Tar nidanize o şems dalua u. Ie motia u etintele fuara shein khuf jole blit in seitel wit lili halleite tal fei fanci sul pleiu sata rupe bri halla seltanna wasir lenev gni dicemsh flaria savia mada klavesh al plirmi bist kum feit kun hem fuller du ad mi narag min jolui kun met arri hivem vel onar al gawiti metal grip je mir hu je metal frottesi nada padar she je fai la hel watal du men ja fich cerek mur fein eda tal erdu check di levele uno sar maskra kul kulu sven sakem ti jiva come da zefna ti stordi leiler do mur ti palas fu fill with in conisteni metarrihi vemven onan al gawiti kon metal frif jimmin hu jew metal frotti.